Bauernständchen von Friedrich von Schiller. Mensch, ich bitte, guck heraus! Klecke nicht zwo Stunden, steh ich so vor deinem Haus, stehe mit den Hunden. Es regnet, was vom Himmel mag, es gewittert wie zum jüngsten Tag, pudelnass die Hosen. Platsch, nass, Rock und Mantel, ei, Rock und Mantel, nagelneu, alles dieser Losen. Draußen, draußen saus und braus, Mensch, ich bitte, guck heraus. Ei, zum Henker, guck heraus, löscht mir die Laterne, weit am Himmel, Nacht und Graus, weder Mond noch Sterne. Stoß ich schier an Stein und Stock, reiße Wams und Überrock, ach, dass Gott erbarme. Hecken, Stauden ringsumher, Gräben, Hügel, kreuz und quer, breche Bein und Arme. Draußen, draußen Nacht und Graus, ei zum Henker, guck heraus. Ei zum Teufel, guck heraus, höre mein Gesuche. Beten, singen, geht mir aus, willst du, dass ich fluche? Muss ich doch ein Hans Dampf sein, frör ich nicht zu Stein und Bein, wenn ich länger bliebe? Liebe, das verdank ich dir, Winterbeulen machst du mir, du vertrackte Liebe. Draußen, draußen kalt und graus, ei zum Teufel, guck heraus. Donner alle, was ist das, das vom Fenster regnet? Garstge Hexe, kotig nass, hast mich eingesegnet. Regen, Hunger, Frost und Wind, leid ich für das Teufelskind, werde noch gehudelt. Wetter auch, ich packe mich, böser Dämon, tummle dich, habe satt gedudelt. Draußen, draußen saus und braus, fahre wohl, ich geh nach Haus.